SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Dementsprechend habe ich mein Programm heute kurzfristig ein bisschen umgestellt und habe den einen oder andere balearische Krache eingepackt. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus. Ich bin der Mentlix. Die nächsten 3 Stunden präsentiere ich dir elektronisch-urbane Clubmusik. Und anfangen möchte ich die heutige Episode gerade mit einem, ja, Clubhit. Und zwar von dem Frühling von Howling Faces. Das ist der Clubmix. Schön reise ich mit. Viel Spass. Thank you. 10 Minuten ist die heutige Episode Mentalix Electronic alt. Und schon beim zweiten Track haben wir einen Essential Tune und was für einen. Kannst du dich eigentlich noch an das französische Duo The Youngsters erinnern? Die haben so 2005, 2006 haben wir riesige Hits produziert, unter anderem Smile. Gerade der Track Smile ist dermaßen bekannt worden, dass er den hochkarätigen Remix gegeben hat, unter anderem vom DJ Sascha. Die Youngsters sind jahrelang beim Laurent Garnier im Label gesehen, nämlich auf F-Communication. Und so 2010 haben sie das Projekt mal vorläufig auf Eis gelegt. Der eine ausführende Produzent, der ist allerdings sehr aktiv, und zwar der Rodriguez Junior. Der hat jetzt gerade nächste Woche ein neues Album am Start, und zwar auf Mobile. Das ist das deutsche Label von der Anja Schneider. Das Album ist richtig geil, sehr, sehr spacey, stellenweise sogar trancy. Und da hörst du mal einen Track davon. Zwei weitere werden dann verlaufen in der heutigen Sendung. Das ist der Rodriguez Junior mit Morticello. simple kleine Trance-Nummer mit ganz, ganz grosser Wirkung. Zum zweiten Mal heute so mit der Bill, das ist ein Essential Tune Mix vorgestellt. Und ich habe gefunden, was hey, bei diesem sommerlichen Wetter, wie fast aufs Auge, oder? Gas mit Beachside Ocean. Thank you. Album von Rodriguez Junior. Er ist nicht irgendwie ein Südamerikaner oder Spanier, der Name eigentlich schon fast vermuten lässt. Nein, er kommt aus Südfrankreich und er hat zum Duo, nämlich The Youngsters, gehört. Und wenn man so gerade sein neues Album eben anhört, denkst du, was ist denn jetzt passiert? Alles sehr, sehr schwanzig und das eben auch noch auf einem Label, wo ja eigentlich jahrelang für minimal und sehr reduzierte Hausgeschichten gestanden ist, nämlich der Anja Schneider, ihres Mobile-Label. Das kommt ebenfalls auf das neue Album von Rodriguez Junior, wo immer eine Woche auf Mobile rauskommt und heisst dort der Track Radian. Haydn ist das hier mit Abortion. Kommt auf einem südfranzösischen Label raus. Und naja, gut, es sind ja auch Südfranzosen gesehen, zum Beispiel Labels wie InLab oder auch Tetsukos Label von Sepp d'Arche, die so angefangen haben, 2009 so eine Art Melodic Techno zu produzieren. Gut, sie haben es aus marketingtechnischen Gründen Melodic Techno genannt, weil Progressive House oder Trance hast du damals noch nicht verwenden können. Das hat sich allerdings glücklicherweise seit ein, zwei Jahren geändert. Es sind selbst Labels wie Stil for Talent oder Suara und jetzt ganz neu Mobile auf einen transige Sound setzen. Und ja, es ist auch ein Rave im Wandel von der Zeit. Wenn du früher noch gedacht hast, so in den 90er Jahren hast du zu 150 BPM irgendwelche Hardcore oder Trance, Hard Trance Sachen graved. Heute nehmen wir natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen zurück, aber vom Sound her sind sie immer noch extrem energisch. Das merkst du eben da. Das ist Aiden und kommt in ein, zwei Wochen raus. Mechanical, we're after more. Stay down. sounds so sexy. massiv. Es ist ein absolutes Monster. Gerade heute ist der Track released worden. Und zwar bei einem wunderbaren Guy J auf dem Label, nämlich Lost and Found. Und ich frage mich wirklich, seit 3 Jahren betreibt er das Label eben Lost and Found. Und jedes Release ist wirklich auf den Punkt. Gut. Der Guy J ist ja selber auch ein hervorragender und äußerst erfolgreicher Produzent, aber wo er immer die Leute herkriegt, kein Plan. Das ist wie Snadi und Buska. Das Stück heisst Triptomatic. Playlist und Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du gewohnt auf srf.ch/mentlex. We'll be right back. das ist SRF Virus, das ist ein Mentalix Electronic. Mentalix bin ich, Electronic. So klingt die Sendung. Und das hier kommt von Aston. Once heisst der Track. Ich kann sich nicht so richtig entscheiden, bin ich jetzt Deep Trance oder Deep House. Und genau die Mixtur macht eben aus. Hintergrundinfos und Playlisten findest du auf srf.ch/mentalix. zur Rubrik. Der Track-Title ist genau so verspult, wie er auch tönt. Und zwar von Dio Atomica. Das Stück heisst Dynamica. Passt, oder? Genau, solche Sound bekommst du das Wochenende im Clubland Schweiz. Und zwar der fantastische Mark Romboy. Seine Platte spielt ja seit Jahren auf und ab. Gastiert morgens oben im Clubland Schweiz, genauer gesagt in Bern. Und zwar im Kornhauser Forum. Was sonst noch so passiert, musikalisch und vor allem auch partytechnisch, das erfährst du in einer guten Stunde. Für das habe ich nämlich meine Rubrik Club Selections. Selbstverständlich gibt es natürlich auch das Wochenende schon die ersten, sagen wir mal, mehr oder weniger legalen Open-Air-Partys. Aber die gebe ich dir an dieser Stelle nicht durch. Die musst du natürlich selber finden. Was ich dir alle falls durchgibt. Das ist der Earl, respektive die Adresse, wo du meinen Podcast schnell hören, und zwar auf srf.ch/mentlix. Den Podcast bekommst du auch gerade ab den 11 bis oben gratis auf iTunes. We'll be right back. nicht fantastisch. Die Sonne geht unter und wir haben immer noch über 25 Grad und das im ganzen Clubland der Schweiz. Hey, du hörst SRF Virus. Ich bin der Mentlix, das ist Mentlix Electronic und ich habe heute oben noch brandneue Sounds von Kölsch dabei. Kölsch aus Dänemark. Rune AK nennt er sich, wenn er zum Beispiel EDM macht. Und er ist also einer von den ganz wenigen Produzenten, wo man das auch verzeiht. Normalerweise ist immer so die Pseudo-Underground-Glaubwürdigkeit da, wo die Leute beweisen. Aber Kölsch kennt nicht, was Rune AK macht. Hier wirklich sehr, sehr proletenhafter EDM-Sound. Als Kölsch jedoch die absolute Underground-Hymne. Das präsentiert er zum Beispiel auch mit seiner neuen Scheibe auf Kompakt. Die hörst du noch in der nächsten gut eine halbe Stunde. Das da ist Danito und Atina mit Freedom. Genial. hast du einen Remix gehört vom Zürcher von Definition for Voice of Gaul. Und auch was aus Südamerika, ja, in Sachen Progressionen haben sie es natürlich im Griff. Das ist Luca Rossi mit seinem Remix für Java. spektakulär. Techno aus Großbritannien von Fatten. Fatten hat unter anderem schon als Phoenix Music gemacht und dann seine Rise ist vor 20 Jahren wirklich schon ein Riesenhit gesehen. Er hat immer wieder verschiedene Projektnamen und das ist sein aktuelles Techno-Monster und zwar Sky Magic. Ist schnell gegangen, gang auf srf.ch/mentlix. Da kannst du Podcast downloaden und Playlist ist dann auch ASAP online. Bands aus Dänemark oder einfach Kölsch kann halt schon wirklich alles. Das hier ist Kölsch, das ist eine neue Scheibe. Heute ist sie rausgekommen, Push heisst sie, auf dem Kölner Label Kompakt, wo auch sonst. Kompakt ist im Moment wirklich so ein Hitlieferant und ich wette, das Ding geht bei Beatport oder bei iTunes, bei der Elektronika Charts auf Platz 1. Das ist einfach sowas von klar. Es ist aber auch unfassbar fett. Kölsch mit Push. ganz oben ist wieder mal ein Act im Club Lounge Schweiz, wo ich wirklich seit Jahren ein ganz grosser Supporter und natürlich auch ein riesiger Fan bin. Und vor allem einer, der ich finde, der ist einfach irgendwie viel, viel zu wenig da, wie, wo und was genau passiert an diesem Wochenende. Für das ist meine kleine Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X. Club Selection. Ich rede natürlich vom fantastischen Labelmaster und deutschen Superproduzenten, nämlich Marc Romboy. Er gastiert morgen so oben, nicht in Zürich, nein, sondern in Bern. Und zwar im Kornhaus Forum. Also, wenn du wirklich absolut spektakulären, melodischen Techno und Trance willst, dann musst du morgen zu oben nach Bern ins Kornhaus Forum zum Marc Romboy. In Basel haben wir das Nordstern und morgen zu oben haben sie den Argentinier, der Gatti, am Start. Der Gatti wiederum ist entdeckt worden von John Digweed vor 4 oder 5 Jahren Bedrock Music. Er ist musikalisch eher so, ja, ein bisschen im zügigeren Tech-House an. Und in Zürich, dort haben wir natürlich den Hive Club. Im Hive Club ist morgen so eine Rakete, das ist ein Event von und mit den Animal Trainer. Als Gast haben sie unter anderem Emmanuel Satellier und den Matthias Kaden. Und was jetzt kommt, ja, das ist ein richtig eigenartiger Produzent. Er heisst mit richtigem Namen, mal schauen, ob ich das hinkriege, Kavei Passare. Er hat sich kurz und knapp Kappa genannt, kommt aus dem schwedischen Göteborg und er bewegt sich ziemlich souverän zwischen Big Room und Underground. Was will heissen, wenn du so seine Diskografie durchklickst, so auf den üblichen Download-Portal, dann findest du so, ui, gruseligen Dance-Pop und dann plötzlich vom einen Track vom anderen Release aufs andere macht es irgendwie so, das ist aber ziemlich cool und sehr deep. Auf jeden Fall, Kappa hat jetzt eine neue Scheibe draussen und die hörst du gerade jetzt als dritte Essential-Tune vom heutigen Abend. Und willst wissen, was er sonst noch macht, ein weiterführender Link zu Kappa aus Schweden findest du auf srf.ch/mentlix. Das ist Kappa mit Lake. You're listening to Virus Radio with Mental X. at xpsrfvirus. We'll be right back. und Zeitgeist-Thema von der heutigen Episode Mentalix Electronic. Und so schnell sind 3 Stunden vorbei. Staunen einfach immer und das schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Heute oben hat er eben von den Youngsters, ehemalige Techno-Combo vom Laurent Garnier, das neue Projekt vom ausführenden Produzent, sprich vom Rodriguez Junior, vorgestellt auf Mobile. Und Mobile wird es besser von Trance machen. Ist ja spät eingeschaltet, kein Problem. In einer guten Stunde kannst du die heutige Sendung als Podcast gratis downloaden auf srf.ch/mentally. Selbstverständlich bekommst du auch noch die Sendung auf iTunes als Podcast und Playlist ist alles spätestens ab Montag für dich bereit, zum auschecken, was denn dort genau so passiert ist. Versprochen. So, und jetzt genießt das wirklich ein sagenhaftes, sehr sommerliches Wochenende im Club Land Schweiz. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Freitag wieder hören. Ab der City bin ich für dich wieder live hier im Studio hinter den Turntables am Umschaken und dich durch die Welt von der Elektronika führen. Und jetzt sage ich, komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. SRF Virus Nachrichten. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.